Kundgabe 5750. Empfangen durch Bertha Dudde am 18. und 19.08.1953. Erde, Schule des Geistes. Mittel zum Zweck, Selbstzweck. Betrachtet die Erde nur als Schule des Geistes, als Ausreifungsstation für eure Seele, die noch durch eine Schule gehen muss, bevor sie in das geistige Reich eintritt. Ihr könnet nicht zwangsläufig so geformt werden, dass ihr für das geistige Reich tauglich seid. Ihr müsstet diese Umformung selbst vollbringen. Und dafür ist euch das Erdenleben gegeben worden. Doch ihr Menschen erkennet nicht den Zweck und das Ziel des Erdenlebens. Ihr wertet es nach einer anderen Richtung aus. Ihr suchet nur, die Vorteile für den Körper herauszuholen und gedenket eurer Seele nicht. Ihr betrachtet die Erde als Selbstzweck, während sie doch nur das Mittel ist zum Zweck. Das Mittel, dem Geistigen die letzte Reife zu bringen. Die Willensprobe abzulegen ist die eigentliche Aufgabe, die ihr im Erdenleben erfüllen sollet, die aber in aller Freiheit abgelegt werden muss, weshalb ihr erst dann über Sinn und Zweck des Erdenlebens Aufklärung erhalten werdet, wenn ihr selbst euch ernstlich mit dieser Frage beschäftigt. Gott gab euch aber den Verstand, der euch zu jeder Zeit diese Frage stellen lassen kann, warum und zu welchem Zweck ihr euch auf Erden befindet. Anregungen gibt es um euch genug, die euch zu dieser Frage veranlassen können. Doch völlig frei aus euch heraus muss diese Frage kommen, um nun auch recht beantwortet werden zu können. Selbst den Weltmenschen sollte diese Frage beschäftigen. Selbst er sollte zuweilen nachdenken über den Anlass und den Zweck des Erdendaseins, sofern er sich für solche Gedanken Zeit nimmt. In der Befriedigung seiner körperlichen Wünsche und Begierden sollte er wahrlich nicht den Zweck seines Lebens sehen. Und tut er es dennoch, dann wird ihn auch immer der Gedanke an den Tod schrecken oder beunruhigen. Oder er weiset alle Gedanken daran zurück, mit seiner Ansicht nach dem Tode nicht mehr zu sein. Nur ein Mensch, der wenig nachdenkt, kann dieser Ansicht sein. Denn er würde genug Beweise während des Erdenlebens finden, die ihn anders denken lernen müssten, wenn er sich nur ernstlich mit dem Problem des Fortlebens nach dem Tode befassen möchte. Dem Menschen ist der Verstand gegeben worden, so er diesen aber nicht nützet, lebet er dahin wie ein Tier. Denn ein rechtes Nützen des Verstandes lässet ihn anders denken und handeln. Es lässet ihn bewusst leben, der Weltmensch aber, der das Erdenleben als Selbstzweck betrachtet, hat von seinem Verstand noch nicht den rechten Gebrauch gemacht. Er hat ihn nur nach einer Richtung hin tätig werden lassen. Er hat noch nicht nachgedacht über eine geistige Welt, die wohl auch anzunehmen ist außerhalb der materiellen Welt. Ansonsten der Mensch unbeschränktes Bestimmungsrecht haben müsste über die gesamte Schöpfung, also auch über die naturmäßigen Vorgänge und über das eigene Schicksal. Solange der Mensch selbst abhängig ist von einer höheren Macht, von einem höheren Willen, der ihm durch den Ablauf seines Erdenlebens bewiesen wird, solange also muss er eine Welt oder einen Bereich anerkennen, wo diese höhere Macht waltet. Und da er weiß, dass er dieser Macht widerstandslos ausgeliefert ist, dass diese Macht seinen Lebenslauf bestimmt, muss er sich auch die Frage vorlegen, warum und zu welchem Zweck sich sein Erdenleben so abwickelt, wie es der Fall ist, und ob er wohl diesen Zweck erfüllt, der nimmermehr nur irdisches Wohlleben sein kann, sondern eine geistige Entwicklung wahrscheinlicher ist. Der Mensch kann zu diesem Verstandesergebnis kommen, so wie er nur den Willen hat, überhaupt eine Aufklärung zu erhalten, ob das Erdenleben Selbstzweck ist oder nur das Mittel zum Zweck. Die Gabe des Verstandes soll und muss er auswerten, denn er wird dereinst zur Verantwortung gezogen für seinen Willen, der sich allem widersetzt, was Gott ihm schenkt zur Erreichung seines Zieles auf Erden. Amen.